flækker køleren og ser, hvad master master. Så synes jeg ikke så andet, så også fik den og vipsen. Altså fik sat i mands ærstens vars vere grænse flæk. Som svætter slutter sidst os. Intelligente skylder. Naturligt. Man måste stanna av för en vän som känns det. Ja, det är förändliga. Ja, vad tar om kretsstoff? Vän du nämligen. Das schaffst, dann hast du ja disciplin gezeigt. Meister. Das ist ein Aspekt der ganzen Sache. Der wichtigste Aspekt ist es, dass man natürlich die Energien oder was auch immer, wie auch immer das ist. Wir wollen hier keiner wissenschaftlichen Definition vorgreifen, auch wenn wir später den Begriff Energien verwenden. Wir wissen nicht, was es ist und es interessiert uns im Prinzip auch nicht so genau. Wir wissen, wie es sich anspürt und das ist das Entscheidende. Nämlich die Energien zu spüren, zu beobachten. Um es jetzt einmal extrem zu formulieren, nehmen wir eine Katze. Eine Katze hat mitunter erstaunliche Fähigkeit. Das ist die typische ägyptische Katze, die schon fast zur Göttin in der Esoterik wurde. Bei manchen ist sie es. Was macht eine Katze so besonders anders als viele andere Menschen oder Tiere? Die Katze hat die Fähigkeit, durch ihre Pfoten, wenn sie am Boden steht, oder wahrscheinlich auch, wenn sie liegt, feinste Vibrationen wahrzunehmen. Also wenn zum Beispiel jemand im fünften Stock wohnt, ein Bekannter unten kommt, den sie mag, dann spürt sie durch die Art und Weise, wie der geht, dass der da ist. Es kann noch niemand ahnen, dass er kommt, aber die Katze weiß es. Vielleicht spielen da auch andere Wahrnehmungen eine Rolle, aber darüber wollen wir jetzt einmal nicht spekulieren. Das Entscheidende, worum es hier geht, ist, dass diese feinen Vibrationen wahrgenommen werden können. So, und was ist das jetzt mit dieser ganzen, was hat jetzt mit dieser ganzen Sexualität zu tun? Auch hier entstehen die verschiedensten Arten, wie innerhalb des Körpers Flüssigkeiten sich anders verhalten, als wenn man nicht erregt ist. Das erzeugt andere Vibrationsmuster, Schwingungen, und darum geht es, diese wahrzunehmen, diese unterscheiden zu lernen. Nehmen wir jetzt einmal eine weibliche Situation. Eine typisch weibliche Erfahrung in Bezug auf Sexualität, ansteigende Geilheit und die Möglichkeit, es mit dem Urinieren zu verwechseln. Manche. Ja, was verwechseln jetzt? Intelligente. Natürlich das Gefühl, das du hast, bevor du pinkelst, also der Moment, wo du es zulässt, dass die Flüssigkeit aus deinem Körper austritt. Dieses Gefühl hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Gefühl, Entschuldigung. Das stille Mädel im Hintergrund, stimmt. Alle Männer schauen verdattert im Kreis, nur was sollen die damit anfangen? Und darum geht es. Es geht nicht darum, schöner und besser zu masturbieren. Es geht darum, das, was man während der Erregung beobachtet, genau zu beobachten, breiter und weiter in die Feinheiten der Wahrnehmungen einzudringen. Der Meister sieht in die Runde und erwartet sich ein paar Fragen von den Männern. Keine kommen. Okay, Burschen. Das hat nichts mit Schwulsein zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass du dir vielleicht vorstellen kannst, dass du einen anderen Mann einen bläst oder dass er dich in den Arsch fügt. Naiver Schüler, okay, ich gebe es zu, ich kann mir das vorstellen, dass das Spaß macht. Wenn ich ehrlich bin, ich experimentiere auch alleine damit. Meister, super. Du bist der Einzige, der sich sagen traut. Aber das ist eine ganz entscheidende Sache. Die meisten Männer haben das Problem, dass sie die Frau in sich selbst nicht zulassen können. In ähnlicher Form haben auch die Frauen ein Problem, nämlich dass sie natürlich die männliche Kraft nicht zulassen können. Wir wollen jetzt gar nicht einmal das tiefenpsychologische versuchen zu definieren. In unserem Fall ist die männliche Kraft schlicht und einfach das Feuer und die weibliche das Wasser. Das Feuer neigt dazu, sich schnell zu entzünden und schnell zu brennen. Das Wasser braucht seine Zeit, bis es sich erwärmt. Hier liegen auch einige der wirklichen Partnerkonflikte. Der Mann will schnell, die Frau noch gar nicht. Das typische Problem der westlichen Welt und der partnerschaftlichen Sexualität. Was ist näher liegender, als in einer Partnerschaft sich eben anzupassen und der Mann lässt es eben zu, dass die Frau Zeit braucht und zögert sich. Die Frau versteht, dass der Mann ungestüm ist und macht ihm das nicht zum Vorwurf, sondern schaut, dass er ihren Wasserkessel in der Zeit zum Kochen bringt, die er eben braucht. Dann kocht er dafür umso länger. Das ist es aber nicht, worum es jetzt und hier eigentlich geht. Wie auch im kurzen Kursanleitung schon ganz klar gesagt, kann das auch jeder für sich alleine üben. Das Ganze ist eine wunderbare Erfahrung. Natürlich muss man nicht ejakulieren oder zum Orgasmus kommen. Das heißt, es gibt schon eine Form Orgasmus. Aber wir meinen jetzt den ejakulatorischen Orgasmus in dem Zusammenhang, wie wir das Wort hier und jetzt verwenden. Es gibt natürlich eine Art höherer Orgasmus, das kommen wir hoffentlich noch zurück. Das heißt also, wenn man sich selbst erregt und es richtig macht, indem man seine Energie nicht durch Ejakulation verausgabt, was natürlich auch zum Beispiel bei einer Frau klar zu sehen ist mit dem Verlieren der vielen Feuchtigkeit bei ihrer sogenannten Ejakulation, was natürlich eher eine falsche Beschreibung ist. Das heißt also, wenn man es richtig macht und mit sich selbst den Weg geht zur Ekstase, also kurz vor dem Höhepunkt, dann ist es notwendig, in sich die männlichen und die weiblichen Komponenten zu vereinen. Soweit unsere erste Lektion oder Sitzung. Wir werden den nächsten Lernabschnitt genau diesem Thema des Vereinens dieser beiden Komponenten widmen.